Oh, weh tun mir die Augen weh, wenn ich auf mein Kontostand schau. Nichts drauf, auch nichts mit Ratenkauf, ne rote Zahl wie in Moskau. Arbeiten gehen würde ich gern, doch gibt es ein Problem. Ich bin faul wie ne Sau, ich bin faul wie ne Sau. Was nun, ich kann ja nicht so tun, als hätte ich keine Lust. Doch ohne Moos ist halt nicht viel los und die Idee schoss mir aus der Brust. Ich mach jetzt, was die anderen machen und hol mir einen Freifahrtschein. Namensjobverlust, Namensjobverlust. Und tagsüber sitz ich nun zu Hause und hab trotzdem Geld für die wöchentliche Sause. Das dank ich dem Steuerzahler, der geht schuften und zahlt für mich mit, der geht schuften und zahlt für mich mit. Drum sitz ich jetzt zu Hause und find das witzig und warte gespannt aufs Geld vom Arbeitsamt, vom Arbeitsamt. Oh, weh tun mir die Augen weh, wenn ich auf mein Kontostand schau. Nichts drauf, auch nichts mit Ratenkauf, nur rote Zahlen wie in Moskau. Arbeiten gehen würde ich gern, doch gibt es ein Problem. Ich bin faul wie ne Sau, ich bin faul wie ne Sau. Und tagsüber sitz ich nun zu Hause und hab trotzdem Geld für die wöchentliche Sause. Das dank ich dem Steuerzahler, der geht schuften und zahlt für mich mit, der geht schuften und zahlt für mich mit. Drum sitz ich jetzt zu Hause und find das witzig und wart aufs Geld vom Arbeitsamt. Drum sitz ich jetzt zu Hause und find das witzig und warte gespannt aufs Geld vom Arbeitsamt, vom Arbeitsamt.